Liebe Hörer vom Blockcast, hier sind Dirk und Simone vom DFB-Pokalfinale aus Berlin. Es steht zurzeit nach der Halbzeit Dortmund 0, Bayern 1. Wir werden mal schauen, was das Spiel heute noch so bringt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören des Blockcasts und man hört sich. Viel Spaß. Tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe des blog.juba.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Ja, du hast Frauenbesuch heute. Ja, nicht nur ich, du ja auch. Nein, ich kam her und da war der Frauenbesuch ja irgendwie schon da. Genau, wir sind mal wieder bei mir in der Bude und wir haben Frauenbesuch, richtig. Und zwar die Verena ist da. Hallo Verena. Hallo, hallo Verena. Stefan, hallo ja. René. Hallo Zuhörer. Ja. Hallo Zuhörer, genau. Jetzt werden einige sagen, Verena, die kenne ich doch von irgendwo. Echt? Ja. Wir waren noch sportlich unterwegs. Richtig. Und haben gefroren. Richtig, massiv. Ja. Aber hat auch gepasst zur zum Eisbärenspiel. Richtig. Wir waren mal im Eisbärenspiel gegen die Kölner Haie. Richtig. Es ist schon ein Jahr her. Doch schon so lange. Und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Und so viel ist passiert. Ja. Und dann ist es ja eine Get-Together-Party. Ja. Sobald man sagen muss, dass mich Stefan nicht wiedererkannt hätte. Nein, du hast dich verändert. Also von den Haaren jetzt. Ich bin ja schon froh, dass du nicht gesagt hast, Gott, siehst du scheiße aus. Nein, du hast dich absolut positiv verändert. Also hat er da hat er damals gedacht, Gott, siehst du scheiße aus. Hat er niemals gedacht. Nein, wir hatten ja damals keine Zeit. Und damals war ja auch der Peter dabei. Genau, den grüßen wir mal an der Stelle. Hallo, Peter. Peter hört uns sogar nicht mehr. Wieso? Ach, stimmt. Weiß ich nicht. Egal, machen wir weiter. Genau, also neuer Podcast, Folge 47. Und im Intro haben wir schon Dirk und Simone gehört, die ja ordentlich gefeiert haben. Die klangen, als wären sie betrunken, die haben so rumgegrölt. Ja. Ja, die waren mit 70.000 Leuten auf einer Party. Im Berliner Olympiastadion haben das DFB-Pokalfinale geguckt. Was natürlich Gott sei Dank Bayern München gewonnen hat. Naja. Und Verena hat sich gerade als Bayern München-Hasser geoutet. Ja, ich nehme mich mal da ein bisschen zurück bei dem Thema. Ne? Du bist neutral. Spalter. Ja. Na, nein, ich fand es gut, dass Bayern gewonnen haben. Und vielleicht gewinnen sie ja noch einen anderen Titel diese Saison. Wie viel denn noch? 3 wollen sie ja gewinnen. Ja, werden sie bestimmt auch, kaufen sich noch mehr ausländische Spieler ein und sagen, die sind ganz groß. So ist es, ja. Ne? Ja, Sport ist das Thema heute. Berlin, Sport und Berlin. Kennst du Berliner Sportvereine? Na, selbstverständlich, zum Beispiel den KSV Pankow, da wo ich Volleyball spiele. Ach so. Mensch, da lernen wir dich gleich besser kennen. Ja, deswegen bist du so groß. Ja, deswegen bin ich so groß. Also es macht sich sehr bezahlt, diese Größe dabei. Verena ja. Ist 2,10 Meter. Ja. Ja, wir mussten... Mit Arm oben. Genau. Also sie konnte hier nicht aufrecht durch die Tür gehen. Deswegen sitzt sie jetzt auch. Genau. Nein. Genau, nein, das ist bloß 1,81. Aber es reicht zum Blocken am Netz und eventuell mal so einen Schmetterball rüber zu kriegen, aber ja. Bis jetzt noch nicht ganz so ausgereift bei mir. Steht man beim Volleyball nicht immer sowieso an einer anderen Position? Oder ja, man muss immer wechseln. Also, muss man, ja. Ja, bis wenn du halt rechts im Ding stehst, wäre schön, wenn du angreifst oder blockst. Jeder hat so seine Stärken dann noch. Ja, das ist bei mir halt die Stellerin. Ah, das also, heißt, du stehst am Netz. Ich stehe vor dem Netz und verteile den Ball nach rechts und nach links zu den Angreifern. Das heißt, dass der Gegner dann noch sagt, oh, jetzt haben wir erstmal eine Runde Ruhe, ehe die wieder vorne am Netz steht. Genau. Guck mal die große da. Die perfekten Bälle, ja, so einschüchterungsmäßig möchte ich sagen, wenn ich da auf der Safe Side. Also das heißt, da plant man dann auch richtig und sagt, okay, pass auf, du gehst jetzt am Anfang auf die Position, damit du dann nachher in der Mitte des Spiels vorne stehst. Zum Beispiel, also eigentlich macht man es immer so, dass wenn man jetzt so einen starken Angreifer hat, mit dem man gut kann, dass man die Beine ineinander stellt, also sprich ich auf der Stellerposition, er auf der Angreifer und dass ich ihm dann während der Spitze den perfekten Ball zuspiele, den er mit einem Kontenschlag so rüberdonnert, dass den Leuten da drüben eigentlich bloß die Haare wehen. Und das war's, und das war Punkt. Das ist also Strategie hinter. Ja, natürlich. Das ist eigentlich die Strategie. Eigentlich ist es bei jedem Volleyballverein die Absicht, das so hinzubekommen. In welcher Liga spielen die? Na, das bloß. Aber der Spaß die ganz unterste Liga. Also ja, ist jedenfalls Freizeitliga auf jeden Fall. Dabei sein ist doch alle. Ja, also Freizeitliga, also ist ja Männer und Frauen gemischt und so und na Bezirk. Alles spielt gemischt? Bezirk. Ja, echt? Da ist sie mich doch hingegangen wegen dem Mann. Ach so, gar nicht wegen dem Sport, der interessiert sich ja nicht dafür. Das muss so dann, nebenbei effekt. Also wenn Verena jetzt schon so anfängt, dann können wir uns überlegen, ob wir sie heute verlosen. Genau. Nee, so. Ich habe noch eine taktische Frage. Ja? Guckt man dann auch beim Gegner, dass man sagt, ah, hier der Kurze, der ist jetzt an der Position, dann stellen wir uns halt so hin? Also, wie lange darf man da umstellen? Wenn du festgelegt hast am Anfang, wie du stehst, das kannst du nicht mehr umwechseln. Ja. Also man kann vorne am Netz mal kurz einwechseln, dass man halt den Stellerposition wechselt, aber so richtig durcheinander würfeln kannst du dann nicht mehr. Aber nach jedem Satz darf man das nochmal neu machen, oder wie? Nee. Also nach jedem Satz, also wenn das Spiel vorbei ist, dann kannst du... Aber dann muss man gleichzeitig sich auf die Position stellen? Weil dann würde ich doch mal gucken, lass mal erstmal den Gegner hinstellen und dann stellen... So kann man es machen, theoretisch, ja. Aber also wenn ich so sehe, dass vorne am Netz so eine kleine schwache Frau steht oder hinten eine Annahme, dann würde ich... Kleiner dünner Hering. Ja, Hering hinten, ja, dann würde ich schon jemanden nehmen, der so eine extrem starke Angabe hat und den eigentlich auf den mit Absicht spielt, weil man weiß, die ist zu schwach, also die sieht schwach aus, also es ist nur Spekulation, weil es stimmt meistens nicht. Man kann nicht sagen, nur weil da halt eine Frau steht oder die ist klein und schmal, dass die den Ball nicht kriegt oder so, also ganz im Gegenteil, da kann man sich echt verschätzen. Ey Mensch, ich wusste gar nicht, dass wir heute so investigativ werden. Gerne, wir lernen heute noch was über Volleyball. Ja, und so ein paar Taktiken. Bist du von den Leuten, bist du bestimmt nicht die Kleinste, kann ich mir vorstellen. Nein, also meine Freundin, die damit spielt, also wir sind da erst Freunde geworden, die ist 1,83, die andere, die ist ein bisschen kleiner, die ist 1,68. Wie klein ist die kleinste? 1,68 muss sie nicht sein. Oh. Also sie ist natürlich dann halt nicht so prädestiniert für Blocken, also dass man so einen Ball am Netz blockt, weil sie kommt halt nicht so hoch. Die wird immer, wenn sie am Netz steht, ausgewechselt. Genau, also die steht meistens dann immer aus und darf dann wieder rein in die Stellerposition. Die Steller? Was ist die Steller? Das ist dieses Ballverteilen nach rechts und nach links vorm Netz. Also vorne stehen ja drei Leute. Ach, drei Leute stehen der vor. Mittlere. Ach, der mittlere, okay. Ja. Du machst nach außen, passt es immer zu. Richtig. Ich hab's verstanden. Und wie ist das? Kannst du, wenn du jetzt vorne am Netz stehst, auch einfach nach hinten rennen oder ist dann... Also beim zweiten Ball muss ich nach hinten rennen, weil ich ihn trotzdem stellen muss. Also wenn der Ball ungünstig fällt... Nee, weil du könntest ja, wenn du jetzt einen Schwachen im Team hast, der jetzt für eine Position nicht so geeignet ist, könnte man einfach sagen, pass auf, du gehst dann einfach zur Seite und ich renne dann schnell dahin. Könnte man, theoretisch. Ne? Ah, darf man. Könnte man ja, das müsste eigentlich gehen. Das fällt so gut, also das wäre dann, glaube ich, so ein Motto-Laufspiel und soweit, denke ich mal, also da bin ich noch nicht so weit. Ah. Also ich spiele so ungefähr 2 Jahre und man hat sich verbessert auf jeden Fall, aber so bestimmte Sachen, die funktionieren immer noch nicht. Also das ist wirklich echt lang und je älter man wird, wird es immer anstrengender. Wird man... Ja, und immer, ja, immer so die Masse in Bewegung gesetzt. Das betrifft dich ja noch nicht zum Glück. Na doch, irgendwie schon. Wir verraten nicht, dass es 23 ist. Stefan, für dich eine Frage. Gibt es eine Profiliga im Volleyball? Es gibt eine Bundesliga auf jeden Fall. Eine Nationalmannschaft. Nichts von gehört. Volleyball, das gucke ich mir ab und zu mal im Fernsehen an. Ja, echt? Es gab richtig Meisterschaften. Olympia ist ja wieder dieses Jahr, da wird auch Volleyball gespielt. Volleyball in der Olympia? Na klar, Olympische Spiele. Volleyball. Echt? Man merkt, glaube ich, habe keinen Fernseher, oder? Ich weiß, also ich hätte es jetzt gedacht. Nee. Wird Stefan recherchieren. Beachvolleyball gibt es auch. Ja, ja, Beachvolleyball finde ich auch nicht schlecht. Ja. Ja, mit zwei Mann. Mit zwei Mann. Das ist doch weitaus anstrengender. Also zum Zugucken meine ich natürlich, weil da braucht man sich nicht so anstrengen. Genau. Also Beachvolleyball selbst habe ich noch nicht gespielt, aber alleine die Vorstellung, in dem Sand da hin und her zu starten und springen schwer, zu können, also das stelle ich mir schon weitaus anspruchsvoller vor mitunter. Und halt zu zweit sein, so einen großen Raum zu zweit bloß abzudecken. Ja, das wird auch kleiner sein, das Feld, oder? Ja, ist auch kleiner auf alle Fälle, aber trotzdem... Und da Beachvolleyball ist ja bekannt für die Handgesten hinterm Rücken, hinter den knappen Höschen. Frag mich nicht. Ist das beim Volleyball auch so? Ja. Gibt man auch so Zeichen? Macht man auch, ja. Ja. Warum gibt der vorne am Netz, weil der besser sieht, wo die anderen stehen oder was? Na, das ist irgendwie so eine Ansage, zum Beispiel, wer auch stellt. Also da wird es so festgelegt jetzt, dass man halt über die zwei den halt den Steller macht oder die drei. Also haben halt immer die Position vorne, dass man halt dann erst auf den da spielt und der verteilt den Ball dann weiter. Aber bei der Angabe noch nicht. Nee, bei der Angabe nicht. Ja. Das sind wahrscheinlich eingespielte Spielzüge, ne? Ja, also ich habe letztens irgendwas gesagt, weil da einer so eine 2 gezeigt hat und wusste nicht, was heißt und meinte, ist das jetzt über 2? Er nehme einen 2er-Block. Ja, ja. Irgendwie so. Ja. Also man muss die Zeichen schon verstehen. Ja, ja. Die sollte man auch vor dem Spiel abmachen, finde ich. Eigentlich ja. Du musst ja auch zum Training gehen, dann lernst du das ja wahrscheinlich. Ja, aber bis jetzt haben wir das noch nicht so durchgesprochen. Wir sind froh, wenn wir richtig stehen und die Bälle bekommen und meine Trainerin ist froh, wenn ich mich mal auf den Boden schmeiße. Ach so? Ja, dabei kann ich das aber nicht machen. Also ich kenne es immer aus der Schulzeit. Das war immer cool. Volleyball auf den Boden werfen? Ja. Nee, nicht auf den Boden. Also, sich da mal so rollen. Das, was du mit auf den Boden werfen meinst, war Judo. Achso, da habe ich die Sportart vergessen. Da war auch kein Ball bei meinem Jugend. Nee. So war. Ja, war ja ein langes Volleyball-Thema. Ja, aber sehr interessant. Gedacht, so lang ja, wir besser als Fußball. Ja, na eben, wir kennen dich ja noch von woanders. Und zwar herzlich willkommen beim Volleyball-Podcast, würde ich mal sagen. Sportlich, ne? Haben wir ja. Wir kennen dich aber auch noch von woanders, und zwar vom Black Stories-Podcast, der ja die Tage schon erschienen ist. Den wir ehrlicherweise mal, um das jetzt zu sagen, erst noch aufzeichnen werden. Ja, genau. Weil mir steht gerade so die große Fragezeichen im Gesicht. So, was so spricht der Mann? Wie war es denn? Es war klasse. Hat sich Spaß gemacht? Ja, natürlich. Ja. Denn wenn wir schon dabei sind, ich bin ja rein theoretisch auch noch im Urlaub. Ja. Ich bin ja gar nicht hier. Du bist in einem Zeitloch. Du bist nur ich bin mit Verena hier allein. Ja. Du bist gefangen in der Zeitschleife. Aber genau. Du musst diesen Tag jetzt jedes Mal aufs Neue durchleben. Das ist so dieser Programmierer-Slogan, gefangen in der Schleife. Ja. Mhm. Ja. Aber was für eine Schleife? Das ist ein Insider, ne? Ja. Gut. Ja, was haben wir denn noch? Ja, noch anders, Berliner Sportteam. Berliner Sportteam, natürlich, die Eisbahn ist klar. Ja, jetzt deutscher Meister natürlich richtig, und Pokalsieger. Zu Recht. Und die René gestern auf dem Weg nach Hause begleitet. Ja, mich auch. Mich haben die nach Hause begleitet, regelrecht. Echt? Ich habe sie vom Rathaus gesehen. Nee, bei mir in der Straßenbahn. Ja, da sind sie bei mir eingestiegen. Aber wo, die Rathaus fährt eine Straßenbahn? Na, hier da hinten auf dem Alexanderplatz. Da sind die wahrscheinlich runtergewandert zur Straßenbahn und müssen ja dann in die Linie M5, um zum Welbel-Stadion zu kommen. Also, es war sehr bunt gemischt, sie waren sehr laut, sie haben sehr laut stark gesungen die ganze Fahrt und hatten noch zur Krönung Trommeln dabei. Ja, immer. Ja, aber dass sie die in der Straßenbahn spielen, das hätte ich nicht gedacht. Und ich dachte, das wäre eine Verdi-Demo, weißt du, ich habe zum Weiten nur gesehen, die so ein bisschen rot und so. Aber auch. Und dachte, Verdi demonstriert, müssen die nicht streiken, haben die nichts Besseres zu tun? Stimmt, jetzt weiß ich das nicht, weil ich hatte mich da im Roten Rathaus geguckt in diese Spandauer Straße und da war da groß Stau und habe auch diese Leute auf der Straße mit Polizei und da dachte ich, auch, wieder eine Demonstration. Mhm. Ja, und wenig später hat es dann gedämmert, wo die dann Alexanderplatz bei mir in der Straßenbahn eingestiegen sind. Die waren so laut, dass ich mein Hörbuch ausschalten musste. Ja. Ich habe nichts mehr verstanden. Aber es sind doch sympathische. Ja, super, Fans. Auf alle Fälle. Ich weiß aber, ich schrieb alle, die sitzen raus und ich war gerade so froh, echt, einen Sitzplatz zu haben. Ja, es gibt keine Sitzplätze im Wellblechplatz. Stimmt, doch, eigentlich ja doch, aber die kann halt keiner bezahlen. Die haben die Stange zum Festhalten gesucht. Wahrscheinlich. Ja, dann, also Eisbein, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Ja, na klar. Nächstes Jahr in der U2 Arena. Ja, da bin ich schon sehr gespannt auf den Stimmungsverlust eventuell dort. Ich gehe auch davon aus, ne? Also, das wird amerikanisiert. Das Einzige, was wirklich gut ist, dass es halt diese komischen Stehplätze dort nicht mehr gibt, weil die halte ich doch relativ gefährlich. Ja, also, das hatte ich auch das Gefühl. Ja. Also ich habe mich da auch nicht so wohl gefühlt im Weltmeisterschaftspalast. Nee, da hat man so ein bisschen Angst. Also wenn da mal so eine Panik ausspricht, die schiebt sich den ganzen Schuss ab aufs Eis. Schläger. Cool, dann ist das doch sicher. Ne? War das nicht so, als die Stadien für die Fußball-WM vorbereitet wurden, dass das dann auch so geplant war? Deswegen musste das Olympiastadion umgebaut werden. Die hatten da so einen Schutzgraben drum. Ja, und wir reden jetzt vom Eishockey. Ja, aber ich sage, auf dem Eis ist das sicher. Ja, genauso wie dann gesagt wurde, aufs Spielfeld alle, weil es dort sicher ist. Hm. Ne? Auf dem Eis? Da wird mir echt die Krähen brechen, sobald ich da rein. Es ist doch nicht so glatt, oder? Rette dich! Na, aber das ist doch Kunsteis. Na, trotzdem gleitet Vanille, man so. Mit Vanille-Geschmack. Ja. Wenn sie hinfallen. Ja, und jetzt sag mal, nicht so erfolgreiches Berliner Sportteam. Aber was noch existiert? Ja, vielleicht die Preußen? Achso, du redest ja vom Eishockey. Ja, die Preußen gibt es ja auch noch. Die, ja, was? In der unteren Liga. Die Capitals? Ja, Berlin Capitals hießen. Oder hießen die Preußen Devils? So hießen sie auch mal. Eigentlich, also ich kenne es unter Capitals noch. Aber du wolltest jetzt gerade einen ganz anderen Sportrichtung. Ja. Tasmania, Bielefeld, nee, Berlin meinst du, ne? Ja. Berliner Fußballverein. Wie heißen sie denn? Union? Die alte Tante. Union ist sehr gut, genau. Hertha TBC? Hertha Tuberkulose. Ja, dann machen wir bestimmt gleich BSC. Freunde. Da werden wir ein Verdi Bremen. Ach so heißt das. Hertha BSC. Ja, was ist mit denen? Aber na gut, die muss man ja auch nicht kennen. Na doch, ich kenne sie schon, aber man das ist so ein Ding, das verfolgt. Du hast aber die Farben von Hertha an. Genau. Ja, zufälligerweise, das hat mit denen nichts zu tun. Das ist, weil mir hellblau halt gut steht. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Ja, wenn du das jetzt sagst, aber dann würde ich dir lieber nicht nein sagen. Natürlich. Da braucht Verena auch nicht rot werden. Bin ich das passt zu dem Blau ganz gut. Ja. So. Ja, jetzt bin ich ganz durcheinander. Du wolltest was zu Hertha sagen. Du hast sie gerade auf Hertha gehört. Ach so, ja, weil wir ja vorhin beim Pokalfinale waren. Hm. Wie oft war Berlin oder Hertha schon mal im Pokalendspiel? Darf ich schätzen? Nie, richtig. Echt? Und jedes Mal in Berlin das Finale. Das ist auch nicht schlecht, oder? Die haben es eigentlich den kürzesten Weg zum Pokalendspiel. Ja, eigentlich ist es richtig traurig. Das ist irgendwie so eine Art Ironie in der ganzen Geschichte. Richtig. Da, wo man hinlaufen kann, kann man nicht hin. Ja, aber sie können zumindest als Gäste da sein. Ja. Und die Bayern anfeuern. Ja, wenn wir schon bei Dirk sind, was gibt es natürlich noch für ein Sportteam in Berlin? Alba Berlin. Alba. Basketball. Genau, auch wieder auf einem guten Weg in die Playoffs. Und wen gibt's noch? Die Tiere, die im Wald. Die kleinen Roten. Genau. Füchse? Ja. Welche Sportart? Füchse Berlin sind? Doch, das weiß ich, Handball. Ja. Richtig. Ja, genau. Weil die spielen ja auch in der Max Schmeling. Ja, stimmt. Stimmt, die Füchse. Irgendwie hatte ich mal mit irgendjemandem mich unterhalten, der meinte so, ja, der ist irgendwie Management von den Füchsen. Genau. Okay. Also habe ich noch ein Team, wo du gleich sagst, wer? Berlin Thunder? Football. Hast du schon mal gehört? Ja, die kenne ich. War, da hat ein Freund, der Mann von meiner Freundin drin gespielt. Sie echt, kennt wie heißt der? Oh, jetzt. Weiß ich nicht mehr, das ist schon so lange her. Freundin ist auch gut, also der hat die Ausbildung gemacht, der hat. Da müssen wir uns ja nochmal unterhalten. Genau. Fällt dir der Name ich weiß nee, wenn mal, das Mikro aus mir ist. Fällt nicht mal mehr der Name von der Tante ein. Ja, gibt's aber auch eh nicht mehr, Bill und Thunder. Also die Zeiten sind vorbei. Ja, das war noch Zeit. Ja, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, also Verena kennt sich sehr gut aus im Berliner Sport. Naja, es geht so. Naja. Es geht so. Also die sportlichen Aktivitäten kommen ja erst jetzt eigentlich im Sommer, die halt die ganze Berliner Bevölkerung betreffen, so mit 5x5 Staffellauf. Istaf kommt diesmal schon sehr früh. Dann ist Olympia und nächstes Jahr ist die Leichtathletik-WM. Die EM ist auch die Fußball-EM ist ja auch, natürlich, auch klar. Fanmeile und Tralala. Ja. Die EM, gutes, super gutes Stichwort. Ah, super ja, Verena gutes, eine tolle Überleitung. Natürlich. Ja. Wir sollten Verena engagieren. Wir haben ein Tippspiel. Richtig, ein Tippspiel. Da kann man sich anmelden und da kann man tippen. Und Spiele tippen. Es ist doch klar, dass Deutschland gewinnt. Also ja, man kann auch, wenn man gegen Verena gewinnen möchte, kann man auch sagen, Deutschland gewinnt nicht. Ja. Also Verena macht schon mal mit, das ist schon mal gut. Also ich setze alle durch Sieg. Und ja, wenn ihr mitmachen wollt, dann schickt uns eine Mail, aber die Kontaktmöglichkeiten nennen wir einfach später nochmal. Genau, und was noch wichtig ist, zu allen Vereinen, die wir jetzt gesagt haben, gibt es natürlich auch Beiträge bei uns im Blog und die verlinken wir in den Shownotes. Alle? Also KSV eher nicht, weil die Webpage, die ist wirklich zum Schreien. Nee, die Beiträge verlinken wir. So. Ja gut, stimmt. Was ist KSV? Ach, ist dein Fall. Bei dem verlinken wir auch. Wie heißt der eigentlich ausgesprochen, KSV? KSV Pankow. Also Chaos kommt mit. Ja, klingt fast so, ja. Chaos. Also das K steht für Kissingen. Es gibt doch in Pankow dieses Kissingen-Viertel. Kissingenstraße. Ah, Kissingen, genau küssen, darum ist es nicht küssen, nee. Oh, okay. nee, das ist doch keine Single-Börse. Kissingen Sportverein. Ach, das ist Pankow. Das werden wohl einige falsch verstehen. Ja. Und deswegen habt ihr Kissing, so viele Mitglieder. Deswegen haben wir so viele Männer bei uns, ja. War ursprünglich ein Frauenverein und mit dem Charme eines Single-Clubs. Genau. Aber da ist irgendwie nichts. Also, ist nichts bei. M-m. Ja. Ja, wir machen weiter. Wir machen jetzt Musik. Ja, richtig, Stefan. Du hast kein Titel rausgesucht. Ich habe ein Lied rausgesucht und du wirst uns sagen, wie es heißt. Ich weiß ja leider nicht. Wir wissen es nicht. Stefan hat es vergessen aufzuschreiben. Ja. Hört es euch einfach an. Das ist ein tolles Lied. Ja, Eckart, weißt du es nicht? Ich weiß es nicht, weil ich ihm 3 Stück geschickt habe. Achso, und welche der ausgesucht hat. Welches zu nehmen. Na, da können wir da jetzt ein lustiges Ratenspiel nehmen. Ja. Das Ratenspiel kommt gleich, ne? Aber erstmal machen wir eine Pause. Genau, und ihr könnt ja schon mal bei music.podshow.com schauen, ob ihr rausfindet, wie das Lied heißt. Clock that ticks and time it winds you. Zurück. Achso, ich darf ja nicht gucken, hat schon gesagt. Wir sind nämlich jetzt ganz schnell beim nächsten Thema. Genau, das Frage- und Antwortspiel. Verena war schon neugierig, was es ist. Erklär es nochmal, René. Das Frage- und Antwortspiel, wie es funktioniert. Also, wir haben immer Beiträge in unserem Blog, mittlerweile fast an die 1000 Stück. Na, viel mehr. Viel mehr. Oh. Über 1000 Beiträge. Ja. Und ich kenne alle diese Beiträge. Und da wird dir ein Wort genannt und du sagst, Stefan sagt mir ein Stichwort und ich sage dann, welcher Beitrag das ist. Okay, wer? Ja. Nein, so. Nicht aus dem Beitrag ein Wort, sondern schon ein Hinweis daraus. Und das darfst du jetzt live miterleben. Okay, richtig. Ich drücke die Daumen. Genau, dann fangen wir mal an. Wir haben also, nur um dir es leichter zu machen, heute im Verlauf des Abends haben wir schon mal über sowas Ähnliches gesprochen. Und das ist kein Witz, weil diesen Beitrag, den haben wir schon vor 2 Wochen rausgesucht, als wir beim Football waren, im Stadion, bloß da hatten wir keine Zeit. Achso, also geht's um Sport? Nein, es geht nicht um Sport. Aber wir haben heute nur über Sport geredet. Nein, haben wir nicht. So. Gut. Also der Beitrag ist auf jeden Fall von Dirk. Von November 2006 und er ist nicht von Dirk. Dann ist er von mir. Nein. Dann ist er, von dir kann er nicht sein, du schreibst in die Beiträge. Ist er von jemandem, den ich kenne? Ja. Der ist von dir, Stefan. Nein, der ist nicht von mir. Der ist von Maite. Richtig. Ein Beitrag von Maite. Dann haben wir wirklich schon drüber gesprochen. Es ging um ein musikalisches Thema. Hochzeit mal anders. Nein. Es geht nicht um Musik. Nein. Aber es geht dann um irgendeine Location. Ja. Um was zu... hier so ein Maite ist ja quasi unsere Kulturbeauftragte. Genau. Und die Kulturbeauftragte hat mal über einen Restaurantbesuch geschrieben. Er hat sie auch, aber das ist ja nicht gesucht. Nein. Ein Theaterbesuch? Aber es ging schon um ein Event, was er erlebt hat, ne? Richtig. Und sie war nicht alleine. Das kann ich mir bei Maite auch gar nicht vorstellen. Nein, dass sie irgendwo alleine hingeht. Die war beim Theater oder so. War eine Kulturveranstaltung. Ja, Theater ist schon mal gut. Theater? Ja. Ehrlich gesagt kann ich mich an keinen Beitrag erinnern, wo Maite beim Theater war. Puppentheater. Ah. Nein. Improvisationstheater. Ja, richtig. Ich weiß, was es war. Und was? Und zwar, da ist sie hingegangen und dann hat der Typ, der Improvisateur, aus dem Tascheninhalt heraus eine Story erzählt. Schönhauser Allee, 10 Euro Eintritt. Ja. Top, oder? Stimmt. Und wie hieß es? Das Theater? Ja. Sag mal, das würde mich mal interessieren. Wem heißt es? W-E-M. Wem. Ja, Improvisationstheater. Stimmt, wir hatten wirklich im Vorgespräch, in unserem einstündigen Vorgespräch mit Verena, hatten wir darüber schon gesprochen. Genau, da waren insgesamt 3 Schauspieler, ne? Und Maite war höllisch begeistert und die Taschen wurden entleert, wie du schon sagst, und daraus wurden lustige Geschichten erstellt. Ja, 10 Euro Eintritt. Das ist ein Hammerpreis, also ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch so viel kostet. Habe ich jetzt hier aber gar doch, nicht. Die wurden immer teurer. Also Schlot wurde es auch erst dienstags immer. Ja. Also die waren am Anfang bei 5 Euro. Ja. Für Nicht-Studenten waren es irgendwann 8, jetzt sind 10. Also ja, ich sag, also das ist aber Euro wert. Ist Top-Preis, also ja. Ich habe im Chamäleon 15 Euro, glaube ich, bezahlt. Mhm. Und sie meinte irgendwie, also 2,5 Stunden ging das Ganze und dann gab es sogar noch eine Zugabe. Das ist also doch recht lang. Schlot. Und dann geht man meistens so mit die manchmal, also meistens geht man mit dem Gefühl nach Hause, warum gibt es davon keine DVD? Ja, das ist wirklich cool, ja, weil es halt spontan ist, ne? Ich war im Chamäleon ja gewesen und da, das erste Mal und da fragte dann der Moderator, wer schon mal da war, alles. Und da meldeten sich 50% der Leute, also mindestens. Ja. Und da dachte ich, das ist ein cooler Abend, ne? Und also ist wirklich zu empfehlen. Ja, und so kleine Nebenstory noch am Rande. Also ich habe vergessen, die Bankleitzahl vom Chamäleon, dem Chamäleon zu sagen. Wie? Dein? Ja, unsere. Ach so, weil wir jetzt hier noch Werbung gemacht haben. Ja. Nein, kleine Randnotiz noch. Maite schreibt hier am Anfang des Beitrags, dass sie mit einem recht traurigen Begleiter, und zwar dem Peter, da hingegangen ist. Der Peter, wer ist denn Peter? Und am Ende war es dann ein lachender Peter. Der lustige. Der Peter, den ich auch kenne? Ja. Ja. Heißt der nicht der lachende Hans? Nein. Und Maite, Maite hat noch geschrieben, sie war froh, dass sie die wasserfeste Wimperntusche aufgetragen hat. Da dacht man sich öfters mal drin. Ich hab da schon vor Lachen auf den Tisch gelegen und dann vor mir hämmert. Ja, das Improvisationstheater Bam im Bühnenrausch. Schönhauser Allee. Ja, von wann war der Beitrag? Vor 2 Jahren, ne? 19. November 2006 und die ID ist die 976. Also, ich denke, das wird es bestimmt noch geben. Sowas geht nicht so schnell. Ja, geh ich mal von aus. Die gehen nicht kaputt. Ja. Also, die wachsen ja immer weiter. Aber ja. Das muss man halt kennen. Das kennen wir halt schon. Dafür gibt's den Blog. Schön, habe ich ja wieder geschafft. Ja. Weil ich dir war, nicht super in, war nicht in 30 Sekunden, aber... aber fast. Ja, das ist doch okay. Ja, was haben wir jetzt noch? Mal wieder ein paar Geburtstagskinder, oder? Ja, hören wir jetzt erstmal ein schönes Lied. Ein schönes Lied, was schönes René Lied. Selber komponiert hat. Selber komponiert, selber gespielt, ja. Selber gedichtet. Ich habe es einfach mal abgewendet, indem ich dachte, das ist ein schwules Lied. Das ist metrosexuell gemeint. Ja, okay, metrosexuell heißt es. Ja, weil man sagt immer, dass so... eigentlich mehr homosexuelle Menschen kommen immer irgendwie positiver rüber. Mhm. Und ich habe halt die ganze positive Energie, die in mir steckt, in diesen Song einfließen lassen. Ja, er klingt ja nicht schlecht. Also ihr könnt ja mal reinhören. Ja, und ihr könnt, wenn ihr wollt, den auch gerne mal bei mir kaufen. Ordern. Gegen einen kleinen Aufpreis von 10 Euro, die natürlich in die Blockkasse fließen und dann in irgendeiner Form wieder an euch ausgeschüttet werden. Ja, also jetzt erstmal Geburtstagskinder, ne? Genau. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Da haben wir, oder habe ich zumindest, einige Leute. Und zwar muss ich meinem Papa noch nachträglich gratulieren. Dann der lieben Anja, dem Adrian, dem Sven, der Jenny, dem Hardy und R. Ja, genau. Nachträglich alles Gute. R. Wir dürfen nämlich nicht sagen, dass er Rudi heißt. Ja, Rudi heißt er nämlich. Das, ja, das müssen wir nachher, dürfen wir nicht wieder vergessen wegzupiepsen. Bei der letzten Sendung hat das irgendwie so schief gegangen. Ja, aber ist da schon eine Anzeige einigen? Nee, noch nichts. Okay. Übrigens, bei Rudi, da fällt mir was ein, ich war bei der Geburtstagsparty gewesen. Warum war ich eigentlich nicht eingeladen? Ja, ich habe ihm leider erst am Ende des Abends erzählt, dass du dich in ihn verliebt hattest. Was? Nein. Umgekehrt. In seine Stimme. Ach nee, umgekehrt, ja. Er hat sich in meine Stimme verliebt. Ja, das hattest du irgendwie vergessen, richtig. Also war es doch nur, ist die Liebe schon wieder erloschen. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte mal kurz erzählen, weil es war ganz lustig. Hört ja keiner zu. Und zwar, wir waren, als wir gehen wollten, wir waren Bowling spielen. Ach ja, die Story kenn ich. Als wir gehen wollten, haperte es an der Bezahlung, denn die Location, bei der wir waren, da konnte man nicht mit EC-Karte bezahlen. Sag doch ruhig den Namen. Du erzählst ja nichts Falsches. Nichts ja, also, wenn ihr ins Kontrast geht, nehmt eine EC-Karte. Wer geht denn dahin? Siehst du, hier kommt die Szene kennen. Es war wunderschön. Die war bestimmt super. Ja. Es war wirklich schön. Da, mein Handy. Entschuldigung. Auf jeden Fall war es in der Hinsicht schön, also erstmal das Bowling-Event an sich und du hast dann einen Spiegel und da ist eine Tanzfläche und es gibt wirklich Leute, die dann schon so betrunken sind, dass sie halt alleine vor dem Spiegel tanzen. Stimmt, da sind Spiegel drin. Ja. Kann mich dran erinnern, ich war das letzte Mal da, Mensch, da war ich 17. Ja, es hat sich gerade gestern. Ja. Also unbedingt die EC-Karte mitnehmen, wenn ihr da hingeht, sonst wird das ein sehr langer Abend. Seid gut nach Hause. Wir sind gut nach Hause gekommen, ja. Wie viele Teller musstet da spülen? Wir mussten keine Teller spülen, wir haben das Geld zusammen bekommen. Ja. Habt ihr gesungen draußen? Hat sogar noch für ein Taxi gereicht. Ja, denn bestimmt gesungen schnell, also er hat doch gesagt, aber er hat das Lied komponiert. Von mir habt das nicht, ja, wenn okay. jemand fragt. Ja. Okay. Und natürlich ganz wichtig, Axel. Der hat nämlich heute am 2. Mai Geburtstag. Echt? Ja. Wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, schreibe ich ihm sofort eine Mail. Genau. Axel, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch den anderen. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Geburtstag. Ja, und bei Axel würde ich mal sagen, ich hoffe, es läuft. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Er weiß schon, was gemeint ist. Das freut mich. Weil wir sind ja beim Thema Sport heute. Genau. Jetzt hat auch Verena. Sport, laufen. Alles klar. Ach so. Aha, ein Wortspiel. Ja, ein Wortspiel. Passt doch, ne? Ja, hast du noch ein paar Geburtstagskinder? Ich wollte noch ein Gedicht auch sagen. Nee, ich habe nichts mehr. Aber Verena hat noch jemanden. Also ich hatte zwei am 27.04. jeweils. Das ist einmal der Andi Berg, den ich aus meiner Abendklasse kenne, wo ich mein Abitur nachgeholt hatte. Schon lange keinen Kontakt mehr, aber trotzdem. Oh. Mein StudiVZ-Mana erinnert mich halt da gerade daran. Oder hatte, dass es insoweit ist. Und der andere wäre halt mein komischer Ex-Freund. Und den Geburtstag, den können wir gleich wieder streichen. Okay, klare Ansage. Wenn hier privat die grüßt, dann möchte ich auch noch privat grüßen. Meine Schwester hat am 30. Geburtstag gehabt und die möchte ich hier auch herzlich grüßen. Dann gratuliere ich ihr auch noch recht herzlich nachträglich. Deine kleine Schwester. Meine kleine Schwester, ja. Gut, dann sind wir durch damit. Ja. Jetzt kommen wir zu den Kontaktmöglichkeiten. Und die kannst du heute mal sagen. Nö, ich würde sagen, wenn wir schon Verena hier haben, kann sie mal ein bisschen... Einfach, wie man uns erreichen kann, steht alles genau. Bei Kontaktmöglichkeiten. Also schreibt am blog@juba.de. Was ist denn das da? Blog, Kontaktformular, Kommentare? Das sollen sie alles ausfüllen oder wie? Ja, kann man machen. Ja, ihr könnt dort Kontaktformulare und Kommentare abgeben. Also Kontaktformulare ausfüllen, Kommentare abgeben. Unter blog.juba.de. Und natürlich könnt ihr auch kostenlos jederzeit die Jungs erreichen unter der Telefonnummer 030 für Berlin 20. 23 68 03. Vielleicht nochmal in einer anderen Kombination, weil manche verstehen diese Zahlenreihenfolge mal nicht. 202 368 03. Oder 202 368 03. Oder 202 368 03. Und immer schön Berlin 030 vorab. Genau. Ja, herzlichen Dank. Und genauso hat es Dirk und Simone ja auch gemacht. Genau. Und kostenlos ist es natürlich nur dann, wenn ihr ein Telefonflatrate habt. Oder wenn ihr... So, da ist der Haken. Nein. Oder wenn ihr auf blog.juba.de geht, auf Kontakt klickt und da ist ein grüner Hörer. Den grünen Hörer klickt man an und gibt seine Telefonnummer ein. Das ist richtig eine kleingedruckte, kostenlose Nummer, die du Flatrate. Du hast gesagt, dass es kostenlos ist. Da steht kostenlos. Ja, kostenlos ist es, wenn man das über die Webseite macht. Ach so. Das wissen wir, ja. Aber gut, dass wir das jetzt mal geklärt. Aber das ist eigentlich ein guter Trick, ja. Da haben wir mal geklärt, super klein. Also wir verdienen da natürlich nichts dran. Nein, wie auch an der 030-Nummer. Oder arbeitest du bei der Telekom? Nee. Aber auf die Seychellen fahren wir doch jetzt trotzdem, oder? Ja. Morgen geht's los. Dein Koffer hast du ja schon mit. Ja, der ist schon mit dir, Fabi. Ja, Mensch. So, und wenn wir auf den Seychellen sind... Könnt ihr euch den Podcast anhören? Nee, haben sie doch jetzt schon zu Ende gehört. Ach, stimmt, ja. Dann können sie auf den nächsten warten. Genau. Ja, von den Seychellen. Könnte ja lange warten. Ah, nee. Wir kommen nämlich ja nicht mehr wieder. Ja, aber gut, die Technik, da gibt es ja auch Internet. Gibt es Internet? Na klar. Also es wird wohl kaum etwas geben, was wir uns dort nicht leisten können, herzustellen oder einfliegen zu lassen. Oder ja, wenn wir reden, dann müssen wir auf unsere Kreditkarte. Ja. Ein bisschen. Gut, also blog.juba.de, dann wisst ihr, wie es weitergeht. Genau. Ja, da sind wir ja schon am Ende quasi. Genau. Die Zeit ist dann wieder so verflogen. Mhm. War schön mit dir, Verena. Ja, mit euch auch. Ja, super. Vor allem wir haben dich Fest. Ein bisschen besser kennengelernt. Und wir machen jetzt noch was Tolles? Ja. Was wir aber nicht verraten. Was ganz Tolles. Eine Überraschung. Ja. Ja. In den nächsten Wochen hört er vielleicht mal davon. Ist sogar was für unter 18. Ja. Dabei. Genau. Ja, okay. Richtig. Ja, dann, vielen Dank fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen. Bis in 2 Wochen, genau. Und René, schönen Urlaub, ne? Dankeschön. Ja. War schön. Hoffentlich. Ja, natürlich. Ich hoffe, der Urlaub war schön. Ja, ja, tschüss denn und ja, viel Spaß dann noch beim Warten. Tschüss, genau. Danke für den Download. Ja, tschüss. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel.